Ihr kennt doch auch noch andere Tiere außer Schnecken. Welches Tier würdet ihr gerne sein? Vielleicht ein Vogel oder ein Hund oder lieber eine Katze? Hoch am Himmel, tief auf der Erde, überall ist Sonnenschein. Wenn ich nicht ein Kindlein wäre, würd ich gern ein Vogel sein. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Hoch am Himmel, tief auf der Erde, überall ist Sonnenschein. Wenn ich nicht ein Kindlein wäre, würd ich gern ein Fröschlein sein. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Hoch am Himmel, tief auf der Erde, überall ist Sonnenschein. Wenn ich nicht ein Kindlein wäre, würd ich gern ein Hündchen sein. Uff, uff. Auf der Erde, überall ist Sonnenschein. Wenn ich nicht ein Kindlein wäre, würde